der Ton. Mach aus mir etwas nach deinem Sinn, während ich harre, nimm mich ganz. Am Gnadenton weiß er den Schnee her, wasche mich rein, dass ich dein eigen ewig mag sein. Mit deinem Geiste jetzt in mir wohn. Sei in dem Herzen König allein. Lass alle sehen, dass ich ganz dein.